Ich mach die Augen zu und wünsch mir, dass ihr Toys verreckt. Was ist deutscher Rap, schwul, so wie Volker Beck? Ich hab die Nase so gestrichen voll, dass ich nicht mehr weiß, wen ich dissen soll. Ihr seid alle Hurensöhne, ich wasche Geld in meinem Pseudofirm. Und RTL hat Paranoia, denn wir könnten das Gebäude stürmen. Ghetto GSG 9, Ghetto SJK. Wenn ich Geldscheine zähle, rap so Kecko 16 Bars. Yeah, geh und frag die Gangster, wer der härteste ist. Deine Freundin darf nicht blasen mit dem Herpes-Gesicht. Ich bin zu hart fürs Radio, zu explizit. Und ich trete auf dich rein, bis du blutest, du Peach. Yeah, ficke deine Mutter auf der Wohnzimmer-Couch und die Nutte schreit dich an, du Hurensohn, nimm mal laufe. Ich schreibe keine Statements, ich schreibe 10 Millionen Dollar-Schecks und komme mit den Gangstern auf dein Sommerfest. Tony und die Gang, Nutte, renn, wenn du uns siehst, bevor dir Blut aus dem Mund fließt, denn sonst hilft dir auch kein Wunder mehr, du bist gefickt, Junge, wenn die getönte Scheibe runterfährt. Yeah, Tony und die Gang, Nutte, renn, wenn du uns siehst, bevor dir Blut aus dem Mund fließt, denn sonst hilft dir auch kein Wunder mehr, du bist gefickt, Junge, wenn die getönte Scheibe runterfährt. Yeah, Tony und die Gang, komm, ich zeig dir, was ein Asi ist. Und du wirst nach ein paar Schellen zu einem Pazifist. Sowas nennt man hier Methoden zur Erziehung. Wir haben keine Skrupel und bedrohen die Regierung, nenn es Völkermord oder Landfriedensbruch. Ich kann machen, dass von Steppen meinen Schwanz wieder lutscht. Ich kann machen, dass ihr alle nicht mehr rappen dürft. Ich bin der Boss für euch Fotzen, so wie Captain Kirk. Yeah, scheiß auf deine Zeitung, Junge, fick deine Presse. Schreib mal drüber, wie ich dir die X-Beine breche. 100.000 Euro für ein Feature und ich lehne ab. Scheiß auch immer auf das Label mit dem Sägeblatt. Deine Missgeburteneltern chillen auf der Segeljacht. Aber Sony hat Connections wie ein Telemast. Ich bring die Sache hier ins Rollen wie ein Kegelclub. Und die Basie macht den Schädelbruch. Sony und die Gang, Nutte, renn, wenn du uns siehst, bevor dir Blut aus dem Mund fließt, denn sonst hilft dir auch kein Wunder mehr. Du bist gefickt, Junge, wenn die getönte Scheibe runterfährt. Yeah, Sony und die Gang, Nutte, renn, wenn du uns siehst, bevor dir Blut aus dem Mund fließt, denn sonst hilft dir auch kein Wunder mehr. Du bist gefickt, Junge, wenn die getönte Scheibe runterfährt. Yeah.